Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Rudolstadt, 20. Oktober 1788. Jetzt ist ja ein ordentlicher Ernst in dich gefahren, da die Anstalten zu deinem Fleiße schon in das Haus übergegangen sind. Das höre ich gern, und ich habe es längst gewünscht. Du scheinst jetzt auf einem gewissen Scheideweg zu stehen und die alte Alternative zwischen dem Publikumsmenschen und dem Staatsdiener wieder abzuhandeln. Ich finde aber, dass dir hierin gar schwer zu raten ist. Unser einer wäre freilich schnell entschlossen, aber ein Ehemann muss allerlei in Betrachtung ziehen. Ich mag's aber überlegen, wie ich will, so finde ich ein ungeheures Missverhältnis zwischen dem, was dir dein Konsistorial- und Kommerzienrat kostet, und dem, was er dir gibt oder verspricht. Alle deine 200 Taler gehen bis auf den letzten Heller gegen die Unkosten auf, die du in Dresden mehr hast als an einem selbstgewählten Orte. Die sündliche Zeitverschwendung mit Akten, die Dependenz und die erbärmlichen Verhältnisse, in denen diese letztere dich doch immer herumtreibt, hast du also umsonst oder für künftiges besseres Etablissement, welches aber reichlich durch den Zwang von dir bezahlt werden wird, indem es dich erhält. Denke doch diesem nach. Es scheint mir so palpabel zu sein. Hast du nur irgend mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf die Eirische Erbschaft zu zählen, so ist ja von dieser Seite deine und deiner Frau und Kinder Zukunft besser gedeckt als durch alle Kollegialversorgungen. Bringst du nun das unschätzbare Glück der Unabhängigkeit in Rechnung, welche dir den ganz freien Gebrauch deines Geistes verschafft, deine ganze Zeit in deine Gewalt gibt und dich aus allen dummen Verhältnissen herausreißt, so dächte ich, müsste dein Entschluss gefasst sein. Ein paar hundert Taler erschreibst du dir spielend, wenn du auch weiter nichts tust, als mit Bequemlichkeit übersetzest oder über das, was du liest, Bemerkungen niederschreibst, für Journale arbeitest und dergleichen. Dies tust du in Nebenstunden, und die besten Augenblicke verwendest du planmäßig auf eine Lieblingsschrift, Sapienti Sat. Von der Histoire de Montem habe ich hier noch nichts gesehen. Die Vorrede dazu habe ich bei Gelegenheit einer Schrift gelesen, die ich für die Allgemeine Literaturzeitung rezensiert habe. Herzbergs Nachricht über Friedrich des Zweiten letzte Lebensjahre, wo der deutsche Übersetzer zwei verschiedene Ausarbeitungen der nämlichen Vorrede von der Hand des Königs, eine in den 50er, die andere in den 80er Jahrgängen, angehängt hat. Mir war diese Gegeneinanderstellung interessant, um die Fortschritte seines eigenen Geistes und schriftstellerischen Geschmacks und Charakters aus der Art seiner Verbesserungen zu ermessen. Es schien mir ein edler, männlicher und bescheidener Ton darin zu herrschen. Was du sonst von der Histoire de Montem vorläufig sagst, stimmt sehr mit den Erwartungen überein, die ich mir davon machte. Ich bin begierig, sie auch zu lesen. Deine Idee zu dem epischen Gedichte ist gar nicht zu verwerfen, nur kommt sie 6 bis 8 Jahre für mich zu früh. Lass uns späterhin wieder darauf kommen. Alle Schwierigkeiten, die von der so nahen Modernität dieses Sujets entstehen und die anscheinende Unverträglichkeit des epischen Tones mit einem gleichzeitigen Gegenstande, würden mich so sehr nicht schrecken. Im Gegenteil, es wäre eines Kopfes würdig, sie zu bestehen und zu überwinden. Wenn einige vollendetere poetische Werke und einige gute historische Versuche die Erwartung des ganzen deutschen Publikums von mir genug erhöht und verbessert haben werden, dass ich von seiner Seite etwas Großes zur Beförderung einer solchen Nationalangelegenheit hoffen kann, Dinge, die alle einigen Schein der Wahrscheinlichkeit haben, dann lässt sich mehr darüber denken und sagen. Ich bin jetzt mit einer Übersetzung der Iphigenia von Aulis aus Euripides beschäftigt. Ich mache sie in Jamben, und wenn es auch nicht treue Wiedergebung des Originals ist, so ist es doch vielleicht nicht zu sehr unter ihm. Die Arbeit übt meine dramatische Feder, führt mich in den Geist der Griechen hinein, gibt mir, wie ich hoffe, unvermerkt ihre Manier, und zugleich liefert sie mir interessante Ingredienzien zum Merkur und zur Thalia, welche letztere sonst umsonst ihren Namen führen würde. Ich habe den griechischen Text, die lateinische Übersetzung und das Théâtre grec vom P. Brumois dazu. Die niederländische Geschichte erwarte ich nunmehr mit jedem Posttage, um sie dir zu schicken. Im September des Merkur steht noch nichts von mir, den Oktober habe ich noch nicht. Meine Rezension von Egmont hat viel Lärm in Jena und Weimar gemacht, und von der Expedition der Allgemeinen Literaturzeitung sind sehr schöne Anerbietungen an mich darauf erfolgt. Goethe hat mit sehr viel Achtung und Zufriedenheit davon gesprochen. In der Pandora für 1789, die jetzt heraus ist, findest du ein Gedicht von mir, das sich sehr gut für die Pandora schickt. Du kannst es den Weibern lesen. Im nächsten Hefte der Thalia wird eins erscheinen, das ich einem alten Versprechen nach schuldig war. Ich denke, es wird dich sehr interessieren. Mein hiesiger Aufenthalt neigt sich nun zum Ende. Er hat mir viel angenehme Stunden verschafft und, was das Beste ist, er hat mich mir selbst wieder zurückgegeben und überhaupt einen wohltätigen Einfluss auf mein inneres Wesen gehabt. Meinen Geburtstag werde ich noch hier zubringen, dann geht's nach Weimar. An Frau von Kalb habe ich deinen Einschluss besorgt. Ich hab ihr diesen Sommer gar wenig geschrieben. Es ist eine Verstimmung unter uns, worüber ich dir einmal mündlich mehr sagen will. Ich widerrufe nicht, was ich von ihr geurteilt habe. Sie ist ein geistvolles, edles Geschöpf. Ihr Einfluss auf mich aber ist nicht wohltätig gewesen. Unsere Herzogin ist jetzt in Rom angelangt, auch Herder ist da. Er hat ein Logis für sich allein, ohne Dahlberg bezogen, welches mir schon gleich sehr lieb ist. Schreibe mir doch einmal, was du von der Dahlbergschen musikalischen Komposition hältst und ob dir seine letzten Stücke Kompositionen zu einigen Herderschen Gedichten vorgekommen sind. Er ist Verfasser einer kleinen Schrift über die Musik der Geister. Über meine an dich ergangene Bitte um einige Kompositionen hast du nicht geantwortet, oder ist dein Stillschweigen eine Antwort? Hast du unter deinen Sachen nicht meine deutsche Dissertation, die ich in Stuttgart geschrieben, hast du sie, so schicke mir sie doch. Beid jetzt etwas zu zahlen ist mir ganz unmöglich, im Gegenteil, ich sollte eher Geld einzunehmen haben als weggeben. Und um nur das, was ich für mich nötig brauche, zu haben, muss ich mir von Wieland oder Göschen vorschießen lassen. Ich habe so vielerlei den Sommer angefangen und so wenig fertig gemacht. Dieses Jahr kann ich noch 3 Hefte Thalia expedieren, aber alle 3 erst im Dezember, weil alles dazu fertig ist, außer dem Geisterseher, der doch in allen 3 sein muss. Miller wartet schon noch bis zur Ostermesse. Was Beid betrifft, so will ich suchen, dieses Neujahr etwas davon abzutun. Ich schränke mich gewaltig ein und werde es noch mehr tun. Ich wünschte sehnlich, mich einigermaßen in Ordnung gebracht zu sehen. Vielleicht schießt Göschen mir das Geld ganz vor. Ich erinnere mich nicht, dir von einem Herrn von Labes gesagt zu haben. Hätte ich ihn gekannt, so müsste ich ihn rein vergessen haben. Lebe wohl, grüße die Weiber und schreibe mir bald wieder. Schiller.